Chill. Cute macht den Roboter. Chill. Laptop an, MySpace check. Alte Windows, ich scheiß Dreck. Du Youngs hat nie scheiß Dreck. Schmeiß die Maus ganz weit weg. Du Youngs Video, YouTube klicks. Cute weiß, wie du Hurensohn tickst. Deshalb jetzt, ich schmier dir eine Tastatur, gib's wieder eine. Um die Ohren, 50-fach, weil es wie Download süchtig macht. CD full, Back, Pfeife. Du Youngs läuft nie ganz leise. Jetzt hör schneller, du kleiner Homo. Ab Tempo 200 machst du Youngs Promo. Cute heißt Download, Wichser schick dich. Meine Grafikkarte zeigt dir ein System-Upgrade mit unserem Tape auf dem Desktop. Cute Wallpaper als Hintergrund für dein Laptop. Pop-up, Fenster, Mausklick schließen. CS zocken, Aussicht schießen. Headshot, Jackpot, Battle, Win. Zweites Mixtape, fettes Ding. Laufwerk hin, CD drin. Alles schrott, ich glaub ich bin. Google, YouPorn, Hip-Hop, Rapcharts. Two Youngs, Download, Headset, Rapstars. Daten, Crash, System, Absturz. Alles weg, ich geb kein Furz. Ich fick das Motherboard, schmeiß die Maus aus dem Fenster. Ich bin ein Psychopath und kein Gangster. Internet, Single, Chat.